hat das also auch seziert, so ähnlich wie Amery das in seinem berühmten existenzialistischen, linksexistenzialistischen Buch über das Altern auch getan hat. Er bezieht sich auch auf Jean Amery. Und diese Frage des Generationismus ist für ihn eine sehr, sehr entscheidende auch, um überhaupt diese wissenschaftliche Theoriepraxis, um die überhaupt durchhalten zu können. Denn er schreibt auch an einer Stelle mal, es ist fast schon anrührend, das hätte man gar nicht gedacht, ja, wenn man die aufgestaute Aggressivität der jungen Leute aufgrund der Bedingungen, unter denen sie als Schüler und Studenten eben in der Adenauer-Ära, das sieht man ja auch dann auf diesen Bildern, endlich die Emanzipation als Provokation der Autoritäten, jetzt des Establishments, wie man es damals nannte, loswerden können und endlich entäußern können, ja, dann bricht da einiges hervor. Und wenn man das selbst erlebt hat, wenn man einfach vom Podium runtergeschmissen wird oder so von denen, ja, dann muss man da schon, also muss man schon wissen, was da vor sich geht, und darf dann nicht sozusagen sich in Stellung wiederum bringen lassen, generationistisch gegen die jungen Leute. So, also so geht er daran. Ist nicht immer leicht gewesen für ihn, diese Generation Gap selbst am eigenen Leibe auch aufzuarbeiten. Diese Praxis bleibt also nicht resultatlos, die er da eingeht. Brückners Einfluss auf das theoretische Denken und die politische Praxis von Intellektuellen, von politischen Gruppen und Bewegungen ist nach wie vor groß. Das heißt, durch seine Veröffentlichungstätigkeit, wie war das gleich? Er hat sehr spät angefangen, so flächendeckend zu veröffentlichen. Das ist ja, auch auffällig. In der Literaturliste zeigt sich, dass er zunächst fachpsychologische Sachen zur Erziehungspsychologie macht. Dann ist eine ganze Pause, wo er seinen Werbejob hatte. Da gibt es nur zwei oder drei Aufsätze, wie werbe ich richtig und so weiter, halt als Gelegenheit. Und dann fängt erst so 66, 67 fangen die kleinen Schriften an, zum Beispiel dies Freiheit, Gleichheit, und dann kommt sozusagen aber ein ganzer Mörserbeschuss von vielen kleinen Artikeln, die sehr schwer überhaupt noch herauszufinden sind. Das ist ungefähr so erst Mitte der 60er. Ja, ne? Ja, ab 66 eigentlich erst. Explodiert er sozusagen auch. Deswegen können die hier schreiben, der Einfluss, den er da schon hatte. Und er war auch wirklich ein Außenseiter. Das war jetzt das Abseits. Das war das Abseits auf einem ganz anderen Niveau, lebensgeschichtlich auch. Aber seine Arbeit hatte nicht nur solche Folgen und so weiter. Dann wurde er zum Ärgernis. Das haben wir alles hier schon entfaltet. Brückner hat eben immer dieses Bohrende auch fortgesetzt, nämlich die Erinnerung an den Faschismus. Interessant, dass er ganz selten von Nationalsozialismus spricht, also jedenfalls nicht in den Sachen, die ich jetzt so gesichtet habe. Ich weiß nicht, wir kommen ja darauf noch in anderen politischen Essays und Schriften, ob er da so den Faschismus in Deutschland als ein Sonderphänomen, also nicht einfach mit dem Faschismus, was immer das sei, in einen Topf wirft, aber da wirklich so differenziert, wie man das natürlich längst tut. Das tut er meines Erachtens selten. Aber er geht ganz auf die Besonderheit des deutschen Faschismus, wie er es nennt, ein. Und was auch marginal mir scheint, ist eben das Syndrom bei ihm behandelt, obwohl er auch immer in seiner Weise, wie er den deutschen Faschismus behandelt, über nichts anderes spricht als: wie war Auschwitz möglich? Und wie kann Auschwitz sozusagen aufgearbeitet werden, oder kann es das überhaupt? Also er ist sehr Adorno-nah, und er zitiert auch gern an bestimmten Stellen, wo ihm quasi die Begrifflichkeit versagt. Ja, da holt er Adorno herbei. Zu seiner ganzen Diktion würde ich sagen, die ist ganz seltsam einfach. Also man merkt, dass er didaktisch versucht, seine wissenschaftliche Prosa, essayistisch-didaktisch könnte man sie nennen, zu führen, damit das immer vermittelbar ist. Also so etwas, was Kral macht, das war für ihn vollkommen undenkbar, so kann man sich Brückner überhaupt nicht vorstellen, obwohl wir gleich sehen werden, dass er mit Kral durchaus mithalten kann und durchaus aus dem Kral auch durchaus das Wasser reichen kann, was jetzt Kant-Kenntnis und dergleichen betrifft, also nicht das Wasser reichen kann, werde er selbst nicht so genannt haben, also er lernt von dem Kant-Kenner quasi Kral schon, aber man merkt, dass er das auch versteht, dass er das auch, dass er sich bemüht, von seinem existenzial-ontologischen Hintergrund auch weiterzukommen und nicht wegzukommen, aber weiterzukommen. Und dann gibt er also sehr hartnäckig auch Leuten wie Kral auf dem Terrain der Kant-Aneignung liefert ihr Paroli. Und das hindert ihn aber nicht, immer möglichst einfach oder auch mal mit Gedichten, auch mit seinen geliebten Goethe-Gedichten und Aphorismen, dann auch zu argumentieren. Ja? Das ist manchmal richtig komisch, auch wenn er mit Kral plötzlich, wenn er plötzlich mit einem Brecht-Gedicht argumentiert am nächsten Morgen und Kral, dass er sich dann darüber lustig macht, über den ewigen Psychologen. Aber das ist sehr fruchtbar, auch diese Auseinandersetzung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass er also so vermittelbar zu formulieren versucht.